2. Berufe und Tätigkeiten. Sprechen Sie laut nach. Taxifahrer transportieren Leute. Taxifahrer und Busfahrer transportieren Leute. Bäcker backen Brötchen. Bäcker backen Brot und Brötchen. Kellner bringen Getränke. Kellner bringen Getränke und Essen. Verkäufer verkaufen Sachen. Verkäufer verkaufen Sachen und beraten Kunden. Mechaniker reparieren Autos. Mechaniker reparieren Autos in einer Werkstatt. Friseure schneiden Haare. Friseure schneiden und waschen Haare. Ärzte untersuchen Patienten. Ärzte untersuchen Patienten im Krankenhaus. Lehrer unterrichten Schüler. Lehrer unterrichten Schüler und Schülerinnen. Programmierer schreiben Computerprogramme. Programmierer schreiben neue Computerprogramme. Sekretärinnen telefonieren viel. Sekretärinnen telefonieren viel und schreiben E-Mails. Fitnesstrainer leiten Aerobic-Kurse. Fitnesstrainer leiten Aerobic-Kurse und planen das Sportprogramm. Callcenter-Agenten reservieren Flugtickets. Callcenter-Agenten reservieren Flugtickets und informieren die Kunden über die Flugzeiten.